Tobak ist wieder da und immer noch mit geschlossenen Museen, aber unsere Herzen sind weit offen und wir haben auch wieder einen Gast dabei. Aber erstmal möchte ich die beiden Museumskäfer begrüßen, die auch bei mir mit dabei sind. Also bei dir. Bei mir? Ja, die bei mir seid ihr ja nicht. Genau. Die mit dabei sind hier beim Museum Back, dem lauschigen Museumspodcast. Und zwar ist das irgendwo Jörg? In Kreuzberg. Ach so, ja. Was? Nein, in Neukölln. Jetzt, ach, in Neukölln, stimmt. Entschuldigung. Ah, also nochmal. Irgendwo in Neukölln. Ja, hallo, ich bin's, Jörg. Und irgendwo im Prenzlauer Berg. Hier ist der Matthias, hallo. Und wir haben einen Gast und jetzt kommt ein Trommelwirbel. Irgendwo im wunderschönen Wien. Das hallo. Ist die Elisabeth Feinig. Hallo Elisabeth, schön, dass du da bist. Hi Elisabeth. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann. Ah, wir freuen uns auch voll. Und bevor wir zu dir nach Wien schauen wir ein bisschen, was der Matthias mal wieder ganz fleißig hier gemacht hat im digitalen Raum, überall hier, so ganz vernetzt. Und ja, Matthias, erzähl mal, du hast mal wieder ganz viel machen können, weil du einfach digital unterwegs bist. Ja, Matthias wollte jetzt so eine eigene Rubrik jetzt haben, ne? Matze, Taste und schieß ja, los. Jetzt mach mal. Digi-Matze, jetzt noch. Oh Gott, nee, gar nicht so viel eigentlich. Es geht ja nicht so wirklich viel, aber es waren so ein paar Kongresse. Ich weiß gar nicht, vielleicht hat auch einer von euch irgendwie reingeschaut. Und zwar Museum Next Digital Summit. Das klingt schon super cool und war es auch, auch wenn ich irgendwie nur gefühlt 10% gesehen habe. Also Museum Next ist ja so ein großes, weiß gar nicht, wie man das nennen kann. Es ist ja nicht wie die ICOM, da hatten wir das letztes Mal von, eher gar nicht. Es ist eher so ein, naja, es ist nur eine Firma, die naja, so Kongresse organisiert, aber die haben super coole Leute und es ging um viel Digitales. Ich glaube, der heißt der John oder so. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, der kommt tatsächlich aus England, aber das ist einer. Wenn er John kommt, dann kommt er aus England. Okay. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall sind die super international, aber besetzt mit vielen Sprechern aus den USA und das ist tatsächlich immer ganz cool. Die sind was so neue Museumssachen angeht, immer ziemlich vorne mit dabei. Und das war echt nett. Da hat man viel Schönes gesehen. Und ansonsten kann ich noch berichten, Berlin, die Museumsszene digitalisiert sich auch weiter. Und wir sind jetzt hier gerade dabei, zusammen mit dem LMB, schöne Grüße an die Sarah Metzler an der Stelle, also LMB ist der Landesverband der Museen zu Berlin, eine Arbeitsgruppe oder Fachgruppe oder wie auch immer das heißt, zu gründen zum Thema digitaler Wandel oder digitale Entwicklung im Museum, um das noch ein bisschen voranzubringen. Also das ist auch sehr cool. Viel Digitales momentan. Wow. Aha. Und es tut mir total leid, weil du jetzt gerade so von so viel Digitalem redest. Aber ich habe total das Wichtigste vergessen, was nämlich hier nicht digital sein kann. Das ist unser Getränk. Habt ihr alle ein Getränk? Ah ja, das Getränk. Wir müssen nur noch anstoßen. Soll ich mal erstmal ein bisschen Atmo machen hier an dieser Ja, Stelle? Mach mal bitte. Ja, du machst ja immer die. Oh, die schöne, wonach hört sich das an? Ist das wieder der Störtebäcker? Nee, kein Störtebäcker diesmal. Was ist das? Wonach hört sich das an? Hörst du das nicht? Immer noch nicht. Das ist wie bei Wetten, dass ich kann 100 Biersorten am Geräusch erkennen. Das ist ein Beifußtee oder was? Warte, was könnte das denn sein? Steht denn immer bei dir rum? Nee, da kommst du nicht drauf. Komm ich nicht drauf? Nee, es ist Paulaner Hefeweißbier, naturtrüb. Nee, das habe ich nicht gehört. Na toll, unser neuer Sponsor. Das wäre so gut. Also Prost, Leute. Schön, ja, dass ihr alle da Cheers. Seid. Prost. Auch wenn es nur Prost. Nicht so, nur so digital ist. Dafür ist das Bier schön analog. Aber Elisabeth hat da auch was ganz Cooles dabei, glaube ich, zum Trinken. Was trinkst du? Macabre Delighted Iced Tea. Das ist ein Mate-Getränk. Bio und so. Mate. Sehr gut. Mate, da kommst du ein bisschen aus der Nerd-Szene. Ja, sagt der Typ, der im Büro leere Mate-Flaschen sammelt, also sie vorher austrinkt und dann stapelt bis unter das. Ja, Martha, ich möchte dich nicht auf deine Namensähnlichkeit hinweisen, aber wenn dir, vielleicht ist es schon aufgefallen, das mache ich schon seit einem Jahr nicht mehr. Weil wir sind eigentlich nicht ins Büro gehen dürfen. Oh Mann, ey. Ja. Yeah. Nee, aber das war ja, genau, Matthias, du bist ganz schön viel im digitalen Tagungsbusiness unterwegs, scheinst, ne? Ja, es geht so. Ich meine, es ist ja jetzt auch wieder dauernd, was ich verstehe manchmal gar nicht, wie die Leute das auch so, gerade bei diesen Abendveranstaltungen und so, das immer alles noch so schaffen nebenbei. Finde ich irgendwie krass. Ich meine, das hier ist auch gerade eine Abendveranstaltung. Wie, das ist keine Abendveranstaltung? Nee, das ist eine Abendveranstaltung. Ach so, ja, ja, eben. Ja, gut. Und Marta, ist bei dir noch was Museumstechnisches aufgeploppt in den, ich meine, wir haben auch schon lange nicht mehr gesendet jetzt, ne? Aber so in der Zwischenzeit oder ziehst du einfach deine Nummer durch? Ja, ich zieh meine Nummer durch. Ja. Nee, eigentlich nicht. Also ich freue mich total auf heute Abend und auf das, was Elisabeth alles erzählen wird, weil das Thema, wo Elisabeth eine Riesenrolle spielt jetzt auch sowieso, geht uns ja alle was an. Und vor allem meine Kinder haben da ganz viel, ganz viel mich bewegt auch, in die Zukunft zu schauen und zu schauen, wie man den Kindern eine schöne Zukunft geben kann. Und das habe ich, haben wir alle irgendwie durch diese Fridays for Future-Bewegung natürlich irgendwie mitbekommen. Und die Elisabeth, die ist hier, um ein bisschen von der Bewegung zu erzählen, die sich nennt Museums for Future. Und deswegen bin ich total gespannt, was du so sagst, Elisabeth. Erzähl doch erstmal irgendwie zu dir selbst. Wer machst bist du eigentlich? Also du musst jetzt nicht unbedingt sagen, welche Haarfarbe du hast. Das kannst du natürlich auch. Aber wie kann man sich dich so, wie können wir uns dich so vorstellen in Wien? Was machst du so in Wien? Okay, also ich bin Wienerin. Ich bin von hier. Freue mich total. Ich glaube, ich bin euer erster Gast aus dem Ausland, oder? Ja. Museum Bug International. Yes. Ja. Und wieder Superlative. Museum Bug Superlative. und ich bin hier in Wien jetzt schon seit mehreren Jahren so im Museumsbereich tätig. Jetzt mittlerweile als Kulturvermittlerin. Und ich habe eben Umweltpädagogik studiert davor unter anderem und deswegen hat sich's angeboten, das halt auch in meine Vermittlungsarbeit da reinzubringen. Und ansonsten, keine Ahnung, was wollt ihr noch über mich wissen? ich bin tatsächlich so ein bisschen aus dem Nerd-Bereich. Also okay. Ich glaube, das passt da schon ganz gut. Aber inwiefern? Ich glaube, dann sind wir alle nerdig, wenn du jetzt sagst, dass du jeden Tag irgendwie... Elisabeth, die macht gerne was mit Computern. Echt? Oder? Nein. Ein anderer Nerdbereich? Ein bisschen künstlerisch, der hätte ich. Das auf jeden Fall auch, ja. Also ja? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich bin immer so dazwischen. ich lese sehr viel, ich bin kreativ tätig, illustriere auch. Ach, schön. Ich beschäftige mich auch sehr gern mit Wissenschaft und eben bin voll auf diesem Nachhaltigkeitsthema drauf. Ja. Sag mal, cool. Und Umweltpädagogik, ne? So hieß das, was du studierst. Da muss ich jetzt mal ganz naiv nachfragen. Also geht man dann mit Kindern durch den Wald oder auch mit Erwachsenen und erklärt denen die Natur? Auch, ja. Was gibt's da so für, also wie muss man sich das vorstellen, was macht man dann damit? Ja, also, was ordentlich ist. Dieses Studium, das ist jetzt hier in Österreich relativ jung, also damit meine ich, es hat vor 2 Jahren Zehnjähriges gefeiert. cool. Ja, und als ich angefangen habe damals, 2010. da war es so aufgebaut, dass man einerseits ausgebildet wurde, um an Schulen zu unterrichten oder eben auch mit Waldpädagogik in die Natur hinauszugehen. Ah, so ist das. Und der zweite Schwerpunkt war tatsächlich Unternehmensberatung, also Umweltberaterin zu werden. Genau. Es hat sich mittlerweile sicher ein bisschen verändert. weil ich ja so ganz am Anfang dieses Studiums war und das damals auch einfach noch ein bisschen erprobt wurde. Aber ja, also die Tätigkeiten sind sehr vielfältig. Es gab dann auch Leute, die sind in Schulen gegangen, andere haben in Nationalparks die Bildungsprogramme gemacht. Ich bin ins Museum gekommen. Auf die schiefe Bahn, ab ins Museum. Genau. Nee, das ist voll cool. Boah, wenn ich das studiert hätte studieren können. Boah, das ist echt cool. Das kannst du ja noch machen, Martha. Ja, klar. Ja, wieso? Aber was, dann bin ich lieber, arbeite ich dann gleich dabei, oder? Also mit solchen Themen. Ja. Also ich muss ja sagen, jetzt, ne, irgendwie man, ganze Corona-Zeit und so, man, keine Ahnung, schaut sich 1000 Serien an, liest 1000 Bücher. Und bei mir hat sich momentan gerade auch so ein bisschen so ein Biologie-Thema aufgespannt. Nämlich ich lese momentan mit ein paar Jahren Verspätung dieses Das geheime Leben der Bäume von diesem Herrn Wohlleben heißt er, glaube ich. Und irgendwie, da bin ich jetzt irgendwie bei und ne, wie das immer so ist, dann guckt man irgendwie rechts, guckt man irgendwie links und dann habe ich da irgendwie noch einen Film drüber gesehen und immer über Bäume. Also Bäume ist gerade irgendwie so ein bisschen auch so das Thema, wo ich irgendwie so ein bisschen so reingeschlittert bin. Und also ne, so Stichwort nochmal studieren, also irgendwie dieser Wald, also das ist schon irgendwie echt faszinierende Angelegenheit, ne? Wenn man da einfach mal unter. Ja, aber du musst doch jetzt nicht unbedingt Förster werden, nur damit du damit zu tun hast. Du kannst ja dann auch einfach in den Wald gehen und dich mit den Bäumen unterhalten und bestimmt. Ja, genau, mit den Bäumen unterhalten. Ja. Du weißt ja jetzt, wie die kommunizieren. Ja. Mein Freund, genau. Der Baum. Ja. Oder du kannst dich vielleicht auch bei Museums for Future engagieren. Ich weiß nicht, wie bei Bäume eine Rolle spielen. Eine galante Themenüberleitung. Ja. Ja, Lisa, wenn ich mir jetzt geplant habe, erzähl doch mal hier, ich habe schon meine Fingernägel in den Tisch so reingekrallt, das ist irgendwie erzählt. Also, wie kommst du auf, natürlich, als es so Fridays for Future losging, da poppte ja alles Mögliche auf mit, da poppte sogar mein Mikro, mit Scientists for Future und alles Mögliche for Future. Genau. Nur die Automobilindustrie for Future hat es noch nicht geschafft. und da würde ich gerne mal, also weiß nicht, wie, wann bist du drauf gekommen und wie hat sich das entwickelt? Ja, erzähl mal ein bisschen. Okay. Es ist vielleicht gut für alle Zuhörende zu wissen, dass ich da eben von Anfang an dabei war. Also ich habe das mit initiiert, Museums for Future. Ja. Voll gut. Und ja, wie gesagt, ich bin schon länger in diesem Umweltthema drinnen und war auch bei den Fridays for Future Streiks dabei und habe dann im September 2019 einen Kollegen kennengelernt, der im Leitungsteam vom österreichischen Klimavolksbegehren dabei war. Da gab es jetzt eben ein Klimavolksbegehren, das sehr erfolgreich war und tatsächlich jetzt gerade auch verhandelt wurde im Parlament. Genau, und wir waren beide in der Museumsbranche tätig und beide voll die Umweltfreaks und haben uns gedacht, hey, das wäre doch super, wenn es so eine Allianz von Fridays gäbe, die extra für Museen und Museumsleute eben da ist und dass man so offiziell mitgeht und dann sich da engagiert und die Museen diese Bewegung, diese Jugendbewegung unterstützen. Und dann war es irgendwie eine Woche vorm Streik im September 2019 und wir haben vom Volkskundemuseum Wien ein Posting auf Social Media gesehen, wo sie mit all ihren MitarbeiterInnen ein Foto gemacht haben und eben so Zettel in die Höhe gehalten haben und da stand halt Museum for Future drauf. Da haben wir uns gedacht, okay, na gut, wir schreiben die mal an. Und dann noch ein zweites Museum, das MAK, Museum für Angewandte Kunst in Wien. Und die haben beide sofort zugesagt und innerhalb einer Woche haben wir organisiert, dass da ein Museumsblock quasi mitgeht beim Streik und mit Banner und Logo und allem drum und dran. Und von der Direktion war sogar auch jemand dabei von einem der Museen. Also wirklich das heißt, cool. Das heißt, wenn ich da nachfragen kann, also die haben dann einfach wirklich, also die haben sich angeschlossen im Streik. Das heißt, die haben wirklich mehr oder weniger geschlossen, dann dicht gemacht oder was und sind dann mitgelaufen bei der Demo? Oder war das so zwei, drei Leute, die da dabei sind? Oder wie stellt man sich das vor? Also dicht gemacht hat keins der Museen, nein. Aber sie sind während der Arbeitszeit mitgegangen und die konnten, ohne dass das Museum dann zumachen muss. Mhm. Und wir waren bei diesem ersten Streik, ich schätze mal so 20 Personen. Manche sind ein bisschen früher gekommen und früher gegangen und so, andere sind später aber nachgekommen. Aber von unterschiedlichen Museen. Genau, von unterschiedlichen Museen. Mhm. Und was mich auch nochmal interessieren würde, also ich habe da auch schon mal so ein bisschen geguckt und so, ne? Ich meine, Museums for Future ist ja mittlerweile sozusagen, es gibt ja quasi in ganz vielen Ländern dann sozusagen, wie soll ich sagen, so Ableger, also Museums for Future Deutschland, Museums for Future Österreich. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass eigentlich sozusagen dass diese Museum for Future, ja, Bewegung, kann man das so nennen, ist da sozusagen die Keimzelle? Seid ihr das? Also seid ihr das in Österreich gewesen? Oder wo kommt das Ganze eigentlich her? Ja, hab ich bisschen die Keimzelle. Ja, okay. Yeah. Ist auch schon wieder sehr ideologisch, ne? Was? Ja, das. Was ist das? Ideologisch? Biologisch. Biologisch, ach so. Nee, die Keimzelle, und so, ja. Jörg ist total da drin. Ja, ich bin da voll drin gefangen. Okay, alles klar. Dann genau, hat das ja ganz schöne Wellen geschlagen eigentlich, ne? Voll. Also, wie gesagt, im September war dieser erste Streik, wo wir mitgegangen sind. Und dann haben wir so ein bisschen international Outreach betrieben. Und, aber alles in eurer Freizeit jetzt? Ja, genau. Ja, das ist Freizeitvergnügen gewesen. und dann haben wir im November, dadurch, dass NEMO uns unterstützt hat, also das Network of European Museum Organizations, haben die das im November bei ihrer Konferenz präsentiert. Das war so der offizielle Launch dann schon mit dem aktuellen Logo auch von Museums for Future. Mhm. Und ja, da war eben internationales Publikum auch. Und so ist es dann gewachsen, diese Bewegung tatsächlich. Also so bezeichnen wir uns eher auch. Ja. Gut. Jetzt hast du NEMO, je nachdem, ne, schon angesprochen. Das ist ja super cool, wenn man die Möglichkeit hat, so seine neue Bewegung bei sowas zu präsentieren. Habt ihr auch irgendwie da Kontakt gehabt mit, ne, wir hatten es in der letzten Folge mit der ICOM oder ihr habt ja auch einen Museumsbund in Österreich. Habt ihr da irgendwie Connections gehabt oder haben die interessiert? Oder anders gesprochen, wie seid ihr zu NEMO gekommen? Wir haben damals mit dem Jasper Wisser auch Kontakt gehabt. Also es waren so Einzelpersonen aus dem internationalen Museumsbereich, die irgendwie, die wir gekannt haben oder wo wir wussten, die beschäftigen sich halt mit Nachhaltigkeit und die haben wir mehr oder weniger ja einfach so aus dem Nichts angeschrieben. Mhm. und die haben dann halt wieder ihre Kontakte genutzt. Also ja, das ist irgendwie so organisch gewachsen. Yeah. das ist irgendwie krass, ne, wie viele Begriffe man mal benutzt, die so biologisch sind. Genau, aber also dann wäre NEMO und so die ganzen, sagen wir mal, Kontakte, die du jetzt so erwähnt hast, sozusagen so ein Hub quasi gewesen. Und dann hat sich das irgendwie auch in andere Länder quasi ausdifferenziert. Wie viele wie nennt man das denn jetzt, nationale Ableger gibt es denn da jetzt mit? Also wie groß muss man sich das denn eigentlich vorstellen? Seid ihr jetzt, keine Ahnung, eine Bewegung von, weiß ich nicht, 50 Tausenden. Mit 50 Tagen? Ja, genau, wir sind Tausende. Also kann man das bemessen überhaupt? Kannst du da was zu sagen oder ist das irgendwie alles so ein bisschen? Ja, ich kann dazu was sagen. Also erstens mal ist es so, dass diese, ich nenne sie jetzt mal Ländergruppen, die gibt's noch nicht so konkret. Also es gibt die in Österreich, die schon sehr gut funktioniert, und es gibt einzelne Museen in anderen Ländern, die anfragen und gern mitmachen würden. Okay. Und auch Einzelpersonen aus anderen Ländern. Ja, das würde mich jetzt mal interessieren, wenn ich mich jetzt mal mitmachen. Was mache ich denn jetzt? Mhm. Ja, du kannst dich einfach bei uns melden per E-Mail. und dann kommst du in unsere Organisationsgruppe, wenn du möchtest. Also es kommt eben darauf an, wenn du dein ganzes Museum anmelden möchtest und mitmachen möchtest, dann ist das Prozedere ein bisschen ein anderes, als wenn du sagst, du möchtest dich da jetzt aktiv in der Organisationsgruppe engagieren. Aber ich könnte jetzt auch einfach sagen, ich möchte jetzt hier selber Museums for Future in Berlin machen und dann organisiere ich selber was und ich muss euch jetzt nicht Bescheid sagen. Oder ich könnte mich natürlich mit euch verabreden. Isabel, musst du immer eine Mail schicken, bevor du irgendetwas machst. Nein, aber also es gibt unsere Deklaration. Ja. Der muss man also quasi einen Schwur zustimmen. Leisten. Ja, ganz genau. Okay, das gefällt mir schon mal. Ja. Die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Ja, und diese Deklaration eben, die muss man vertreten, und es würde helfen, wenn du Kontakt zu uns aufnimmst, einfach weil wir dann halt auch kommunizieren können, hey, da ist ein neues Museum. Und und ist es dann auch irgendwo auf dieser, weil es gibt, ihr habt ja eine tolle Website, wo auch wo das auch alles auf Englisch beschrieben ist. Ja. Das würde dann auch da sozusagen auftauchen, dass ich dann hier was mache oder so. Als ganz genau. Ortsgruppe. Ja. Also die teilnehmenden Museen und Organisationen, davon gibt es nämlich auch schon ein paar, die scheinen auf unserer Website auf. Genau, und das wollte ich nämlich, Entschuldigung. Ja, auch Events. Also wir haben dort auch einen Kalender, wo die einzelnen Aktivitäten von Museen zum Beispiel eingetragen werden können. Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade fragen, weil du ja so jetzt von der Anfangszeit berichtet hattest und so meintest, so ja, wir sind so Einzelpersonen aus unterschiedlichen Museen gewesen. Die Institutionen selber waren da jetzt nicht irgendwie als Institution beteiligt, aber anscheinend ist es ja so gewachsen, dass es jetzt auch dann ganze Museen gibt, die sagen hier, wir wollen unterstützen, wir sind jetzt, begreifen uns jetzt auch als Mitglieder von Museums for Future? Ganz genau. Also, also man muss dazu sagen, dass wir ja gleich am Anfang schon ganze Museen eigentlich angeschrieben haben, jetzt hier in Österreich. Mein Fokus ist auch sehr auf Österreich, also ich kümmere mich vor allem um diese Gruppe und bin mit dem internationalen Team dann ein bisschen in Kontakt, aber das meiste macht eben mein Kollege, mit dem ich das da mitgegründet habe quasi. Ja, und in Österreich sind wir jetzt dann bald bei 7 Museen, die sich dazu bekennen und mitmachen. Und was war die Frage? Das war die eigentlich. Und was macht die denn so? Also wenn die Museen jetzt, die sind jetzt da bei euch, machen was mit? Ist auch ein deutsches Museum schon dabei? Nein, leider nicht. Aber es gibt einige Einzelpersonen, die Museums for Future Germany gerne angehen wollen, das gründen wollen. Also wenn da irgendwo da draußen Interessierte sind, meldet euch. Es gäbe da schon ein sehr motiviertes Team, dem man beitreten kann. Und die österreichischen Museen, die jetzt mitmachen, was machen die dann zum Beispiel? Also was muss man machen? Was heißt das? Damit mitmachen? Ja, jetzt haben wir viel über das Organisatorische so ein bisschen gesprochen, ne? Aber was... So ganz was wollt ihr konkret so. Was wollt ihr eigentlich? Also, unser konkret? Ja, vom Großen ins Kleine vielleicht. Unser großes Ziel ist die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und des 1,5-Grad-Ziels. Also ja, unsere Zukunft lebenswert zu erhalten und hier die Klimakrise einfach in den Griff zu bekommen. Und das bedeutet laut unserer Deklaration, dass wir einerseits die Jugendbewegung, die sich für den Klimaschutz einsetzt, unterstützen. Mhm. Die Klimastreiks unterstützen. Dann heißt es, dass wir kommunizieren, und zwar in verschiedenen Richtungen. Einerseits natürlich an BesucherInnen, also klassische Vermittlung, und andererseits aber auch in unseren Museumsnetzwerken, weil ja, die Museumswelt ist ja doch recht gut vernetzt. Und ganz, ganz wichtig ist auch die Transformation der einzelnen Häuser, weil es da einfach so viel gibt, was man tun kann für bessere Klimabilanz. Ja, weißt du noch, Jörg, als wir mal im Museum, wir haben, weißt du, Elisabeth, du musst dir vorstellen, Matthias, Jörg und ich, wir haben uns ein Büro geteilt. Damals war Matthias noch nicht so wichtig. Hatte kein eigenes Büro. Da musste er mit uns beiden im Büro sitzen. Und da hängt immer noch ein DIN-A3-Blatt. Steht drauf, grünes Museum. Weißt du noch, Matthias? Ja. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Mit grüner Farbe geschrieben. Und da stehen auch so einige Punkte. Sowas von, wir kriegen nämlich immer so Lohnabrechnungen. So 5- bis 6-seitige Briefe. Ich meine, das ist immer nur so, man denkt, es ist immer so wenig, aber bei, keine Ahnung, 150 Mitarbeitenden sind das dann irgendwie im Monat gleich, ich kann nicht so gut Mathe, aber über 700 Papierbögen. Unglaublicher Papierverbrauch. Genau. Auf allen Ebenen. Auf allen Ebenen. Also es ist nicht nur das, es ist echt, alles wird ausgedruckt und dreimal hin und her geschickt. Und deswegen ist ja Matthias jetzt auch so wichtig, damit er alles digital macht. Ja, aber das ist ja schon. So was steht genau. Da zum Beispiel drauf. Ja, also und unser Lastenrad, das müssen wir abhaken. Das haben wir angeschafft. Ja. Genau, wir haben ein Lastenrad angeschafft, ja. Das stimmt. Ein Lastenrad fürs Museum. Ja. Das ist schon eine sehr schöne Sache. Ja. Allerdings auch ein elektrisches, ne? Da könnte man auch wieder, wenn man wollte, aber naja, egal. Das ist wichtig. Dafür haben wir das kohlebetriebene Lastenrad abgeschafft. Genau. Ja. Das Dampf. Ich kann euch ja mal eine Privatkopie von dem Magazin geben, was ich mir jetzt gekauft habe. Da stehen ganz fiese Sachen über Akkus drin. Naja, egal. Aber das ist ganz fies. Aber vor allem, wenn die Leute jedes Jahr ein neues Handy kaufen. Ja. Aber das ist ja so ein bisschen. Mein E-Bike habe ich schon seit über 5 Jahren. Ja. Und werde es auch noch 5 Jahre haben. Du bist ja jetzt auch nicht, du kannst ja nicht sozusagen, doch, du kannst definitiv als Maßstab gelten. Maßstab, neues Podcast. Aber lass vielleicht noch mal ein bisschen auf dieses das Besondere dieses ganzen For-Future-Universums aufs Museum zurückzubringen vielleicht. Ja, genau. Ich würde jetzt mal gerne wissen, was die Museen so richtig machen können. Also ob das, was auf unserer Liste steht, das wollte ich nämlich eigentlich fragen, ob das in die Richtung geht, in die ihr denkt, dass Museen sich verändern können. Was du meintest mit der, was meinst du mit struktureller Veränderung? Wie hast du das nochmal genannt, Elisabeth? Also nicht nur auf Vermittlungsebene, sondern auch eben wie... Ach so, die Transformation der Häuser. Genau. Ja, ja, also genau. Die interne Organisation. Genau. Ja. Matthias, wolltest du jetzt noch? Ich wollte genau fragen, also wie du die besondere Bedeutung quasi von Museen da siehst. Also, ne? Also du hast vorhin schon gemeint, 1,5-Grad-Ziel und so. Das sind ja Sachen, die finden generell in diesem For-Future-Universum statt. Aber warum jetzt ausgerechnet Museen? Was sollen die machen? Okay, also einerseits sind Museen Institutionen, die sehr viel Vertrauen genießen, wenn es um die Vermittlung von Wissenschaft geht. Und nicht nur Vertrauen, sie haben einfach auch die Kompetenzen. Und damit sind sie ganz klar sehr nah dran an Klimafragen, die halt auch einfach wissenschaftlich sind. Und Museen haben ja auch per Definition eigentlich, wie letztens bei ICOM eben jetzt schon besprochen, haben sie schon den Auftrag zu bewahren und im Dienste der Öffentlichkeit zu handeln. Also eigentlich steht in den sowohl in der aktuellen als auch in der gerade verhandelten ICOM-Definition immer auch schon drinnen, dass das Museen Orte der Nachhaltigkeit sein müssen. So, das ist jetzt mal so die Definitionssache und die Macht, die sie quasi haben, mit diesem Vertrauen, das sie auch genießen und mit dieser Kompetenz. Und sie sind natürlich auch betroffen. Also es gibt jetzt schon Museen, die sich Gedanken machen müssen, wie schützen wir Kunstwerke, wenn es immer wärmer wird, oder wie schützen wir uns generell, wenn der Wasserspiegel immer höher steigt und wir bald untergehen. Also da gibt es einfach Museen und Kulturstätten, die da schon stark selbst betroffen sind. Museen sind Orte des gesellschaftlichen Diskurs und stehen da einfach in der Verantwortung und haben die Möglichkeit, viel zu bewirken. Also wieso das nicht nutzen? Und wenn ich mir das jetzt so ganz konkret vorstelle, dann stelle ich mir irgendwie das, das Friseurmuseum hinter Tupfingen vor. Und dann sitzen da so ein paar dickbäuchige, alte, also weiße Männer. Und die mit so verschränkten Armen rum, tragen so karierte Lodenmäntel und die sagen dann ja, was hat das jetzt irgendwie mit mir zu tun? Also worauf ich eigentlich hinaus will ist, und das habe ich so, kenne ich vor allen Dingen so aus diesem ganzen Museen müssen sich digitalisieren Diskurs. Bevor man da überhaupt anfängt als Museum, geht es da wahrscheinlich auch irgendwie erstmal darum, irgendwie so eine Haltung irgendwie zu entwickeln oder sich entwickeln zu lassen oder zu helfen, dass sie sich entwickelt. Also, dass die Leute und die Entscheider und die oder Entscheiderinnen und die Gatekeeper sozusagen. Also, geht ihr da auch so strategisch dann irgendwie vor und sagt hier, liebe Direktorin XY, willst du nicht mal? Oder stelle ich mir das ganz falsch vor? Und wie wir an die Leute herantreten, meinst du? Genau, wie ihr rantretet, beziehungsweise wie man es auch irgendwie vielleicht auch losgelöst von Museums for Future irgendwie so herangehen müsste, wenn man halt die Klimaziele und so weiter, genau, wenn man davon überzeugen möchte. Ja, also jetzt beim Museums for Future ist es bisher so, dass wir eher die Häuser anfragen, wo wir schon wissen, denen ist das Thema wichtig. Die tun schon was in diese Richtung. Beziehungsweise gibt es auch die einfach uns schreiben und fragen, ob sie da nicht mitmachen können. Und die Leute überzeugen, die wo es eh schon eine Möglichkeit gibt. Aber Leute überzeugen, bei denen das noch gar nicht angekommen ist, ist natürlich schwierig. Ja. Und das geht meiner Meinung nach nur, indem man immer mehr zeigt, dass die Klimakrise ein Thema ist, das in der Gesellschaft angekommen ist und dass es die soziale Norm ist, klimagerecht zu handeln und diese Themen in Entscheidungen mit einzubeziehen. Ja, du bist ja jetzt auch in der Vermittlung tätig und was ich ich bin ja auch in der Abteilung Bildung und bei der Vermittlung, da finde ich es jetzt gar nicht so schwierig, weil es wir haben diesen Vermittlungsauftrag und wir haben also jetzt auch ein Team, was das finde ich halt auch mal so wichtig. Ich habe halt Kollegen, also in meiner Abteilung, die da dem total offen gegenüber sind und die eben so auf meiner Wellenlänge sind, was dieses Thema angeht, mit denen ich mich dann gar nicht so wahnsinnig auseinandersetzen muss, sondern einfach kreativ sein kann und sagen kann, hier, wir wollen eine Fahrradwerkstatt, wir wollen irgendwie was zum Thema Meeresplastik oder was auch immer machen. Und schon hat man so ganz viele Umweltthemen, die man in Workshops oder auch in Führungen oder was auch immer vermitteln kann. Und auf dieser inhaltlichen Ebene, Da habe ich gar nicht so ein Problem, aber das liegt auch daran, weil ich eben Kollegen habe, die dem offen sind. Wenn ich jetzt aber irgendwie, keine Ahnung, unseren Stromanbieter wechseln will, weil wir wahnsinnig viel Strom verbrauchen natürlich auch und wir gerade, keine Ahnung, bestimmt irgendwo bei Vattenfall sind oder so. Und ich möchte aber gerne irgendwie unseren regionalen nachhaltigen Strom haben aus Berlin von den Stadtwerken, dann wäre das erstmal mega teuer und dann guckt mich die Leitung von keine Ahnung, Abteilung Technik an mit großen Augen, sagt, dafür sind wir nicht zuständig, das musst du irgendwie an Senatsverwaltung fragen oder keine Ahnung, also das, weißt du, das ist so. Ja. Eigentlich als das sind auf einmal dann so viele Hürden und da sind auf einmal so viele fragende Gesichter und so, was will die jetzt? Wir sind sowieso schon voll überfordert und haben viel zu wenig Personal und jetzt will die auch noch irgendwie ja eben ein Lastenrad anschaffen oder ja, was auch immer. Ja, also das Lastenrad, also das, also Elisabeth, das war auch der absolute Krampf. Okay. Wir mal dieses, es fährt dieses, immer noch nicht. Lastenrad es fährt da, immer noch nicht. Es nee, ist da, aber noch, es fährt noch nicht, weil es gibt noch keine Versicherung. Also die Frage ist so ein bisschen, ne, worauf du, glaube ich, zielst, ist ja so dieser Kampf gegen die bürokratischen Windmühlen. Ja, genau. Ja, ne? Also da haben wir auch ganz, ganz stark gemerkt, dass es wirklich sehr von der Direktion abhängt. Hm. Also wenn die Direktion nicht dahinter ist, dann funktioniert es innerhalb von einem Haus nicht, also Museums for Future beizutreten sowieso nicht, aber ja, generell größere Veränderungen umzusetzen, ist dann schwer. Aber muss man denn als Haus erstmal schon mal sowas wie ein Bewerbungsverfahren durchleben, wenn man Museums for Future beitreten möchte oder so? Oder nein, Liste abhaken nein. Oder sich Ziele setzen oder wenn sie nicht erfüllt, also, dann darf man nicht mitmachen. Ja, so weit sind wir noch nicht. Aber was uns ganz wichtig ist, ist eben nicht nur reden, sondern tun. Mhm. Ja, genau. Und das ist schon so. Also wir verlangen, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber wir erwarten von den Museen, die mitmachen, schon, dass wenn es jetzt zum Beispiel einen weltweiten Streik gibt, dass sie da in irgendeiner Art und Weise mitmachen. Jetzt zurzeit mit Corona ist es auch voll okay, wenn sie das digital oder nur innerhalb ihres Hauses machen. Mhm. Aber irgendeine Art von Beteiligung muss schon da sein. Ja, wir Käfer, wir waren auch schon auf einer Demo. Auf zwei sogar schon, oder? Ja, ich glaube, Elisabeth, da haben wir uns auch, glaube ich, irgendwie zum ersten Mal connected. Genau, ich habe euch so gefunden, also eigentlich den Matthias zuerst, weil ich natürlich den entsprechenden Hashtags gefolgt bin. Und dann habe ich ein Foto von Matthias mit einem Streikschild gesehen. Und so bin ich dann auf den Museumbug gekommen. Also ich glaube, irgendwie, da war dann mal so ein Foto vom Hanfmuseum, war das, glaube ich. Ja. Da habe ich mir gedacht, okay, was tun die? Genau, aber das Plakat. Liebe Käfer, ihr seht, es lohnt sich nicht nur irgendwie ganz normal Werbung zu machen, sondern einfach auch auf Demos zu gehen. Auf Demos zu gehen. Da können wir nämlich auch Hörerinnen fischen. Was stand auf das Schild? Das Schild, ja. Das Schild steht hier übrigens 3 Meter neben mir. Oh. Und das ist sehr schön gestaltet worden von Marthas Tochter. Das kann man ja auch mal sagen. Stimmt. Und da steht ganz schön drauf geschrieben, nämlich Kohle ins Museum steht da. Das ist ja auch super doppeldeutig und total wortgewandt. Ja. Das ist, ja. Ganz toll. Aber ich glaub, das auf haben der wir Rückseite steht auch noch was anderes drauf. Was steht denn da? Ich kann gar nicht gucken. Da muss ich aufstellen, das geht dann nicht. Käfer ins Museum. Nee, Käfer for Future. Oder? Käfer for Future steht da nicht drauf? Nee, ja, doch. Ich glaube, Käfer sowas? For Future. Egal. Aber genau, also vielleicht nochmal kurz zurück zu dieser Frage, wie gehen eigentlich, also wie geht man da irgendwie vor, wenn man sich als Museum engagieren möchte, beziehungsweise auch so ein bisschen, also von eurer Seite, also von der Museums for Future Seite aus gesehen, das klingt jetzt erstmal so für mich, dass es so ein bisschen so bottom-up ist, ne? Also, dass ihr irgendwie Leute irgendwie habt, die also einzelne Mitarbeiter aus Museen, auch natürlich auch ganze Institutionen, aber das ist so ein bisschen, ja genau, also so von unten. Habt ihr oder denkt ihr auch daran, so Stichwort, also so Politik, ne? Da wo dann irgendwie die Kohle fließt oder die Gelder bewilligt werden, gibt's da auch so eine Art, weiß ich nicht, ja. Strategie, zieht ihr euch einen Schlips an und geht ins Parlament und, und sprecht mit Politikerinnen? Also es ist so, dass Museums for Future in Österreich eine offizielle Allianz von Fridays for Future ist. Mhm. Also die haben quasi das genehmigt, dass wir offiziell zu ihnen dazugehören. Und da gibt es auch andere, viele, viele andere Allianzen, eben die Scientists for Future, die Parents for Future, Artists, also alles Mögliche. Und diese Allianzen, die treffen sich auch regelmäßig und machen auch gemeinsame Aktionen und Projekte. Und unter anderem haben wir gemeinsame Statements an PolitikerInnen, EntscheidungsträgerInnen rausgeschickt. Jetzt zum 5 Jahre Pariser Klimaabkommen, aber auch zur Unterstützung des österreichischen Klimavolksbegehrens zum Beispiel. Hm. Also ja, da gibt es auch Kommunikation mit der Politik. Okay. Vielleicht noch eine Frage, was mich auch interessieren würde. Mal umgekehrt gedacht, also wenn ich jetzt nicht jemand in einem Museum bin, der da irgendwie super aktiv ist und sagt, ich gehe jetzt mal zu Museums for Future, sondern auch umgekehrt. Also wenn ich jetzt so ein Museum bin, denk so, oh, ich würde da gern was machen, ich kenne mich da aber nicht so mit aus, ich weiß gar nicht, was kann ich denn als Museum so machen, um nachhaltig zu sein. Habt ihr da auch Ansprechpartner? Also kann ich dann auch bei Museums for Future anfragen und ihr habt dann so ein paar Tipps oder wie läuft das? Ja, also wir haben auf unserer Website ohnehin schon die 10 Action Sheets, also so Tipps, was Museen tun können. Und das sind immer 10 Tipps. Mittlerweile haben wir aber drei verschiedene Versionen davon. Also es sind schon 30 Tipps. und da gibt es eben so allgemeine Dinge, die man tun kann, um die Fridays for Future Bewegung zu unterstützen, wie zum Beispiel einfach ihnen Raum zu geben, also sie zum Beispiel einzuladen, hey, ihr könnt eure Streikschilder hier bei uns gestalten oder wenn der Streik am Museum vorbeigeht, ist es okay, wenn ihr hier reinkommt, um eure Wasserflaschen aufzufüllen oder die Toiletten zu benutzen. Aber es gibt zum Beispiel auch Tipps, die wir jetzt zur Corona-Zeit halt entworfen haben, wie man, was man digital tun kann. Es gibt auch Tipps für die Restaurierung zum Beispiel. Also das ist ganz, ganz vielfältig. Man kann sich da gern bei uns melden. Es gibt auch eben einige Museumsorganisationen, die bei uns dabei sind, die auch ganz gezielt in diese Richtung Bildung anbieten. Also Key Culture zum Beispiel befasst sich da ganz stark damit, wie man zum Beispiel Müll vermeiden kann in der Restaurierung oder bei We Are Museums gibt's auch eben regelmäßig so Vorträge dazu. Also ja, da tut sich ganz, ganz viel und generell gilt aber für Museen eigentlich genau dasselbe wie das, was für Privatpersonen gilt, wenn man was gegen die Klimakrise tun möchte, dann sind die wichtigen Themen Mobilität, Energie, Ernährung und Konsum. Wenn man diese 4 Dinge angeht, dann ist man da auf der sicheren Seite. Ja, ne, Martha hat ja gerade schon diese Liste irgendwie erwähnt, die halt einfach vollgefüllt ist mit so ganz vielen kleinen Sachen, die uns aufgefallen ist, aber auch irgendwie großen. Und sowas interessiert mich auch. Du hast gerade gesagt, irgendwie, es geht irgendwie ums Tun, ne? Und wir haben ja irgendwie da so gedacht, als wir in dieser Liste rumgefummelt haben, was Martha auch erwähnte, so ein Stromanbieterwechsel, ne? Der ist ja irgendwie so in der, sagen wir mal, im privaten Bereich ist der ja mittlerweile halt einfach irgendwie so schwuppdiwupp gemacht. Und damit hat man schon einfach irgendwie echt viel naja, erreicht, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, aber es, wisst ihr, ja, was ich meine? Also ja, aber so, es geht auch um diese CO2-Einsparung, es geht auch um diese Vorbildfunktionen, um das Statement, ja. Wenn wir als öffentliche Institutionen ganz klar sagen, wir sind für erneuerbare Energien und wir unterstützen das ja auch, indem wir das dahin wechseln. Und das ist ja auch so, wie Elisabeth, wie du gesagt hast, es muss so ein Schneeballprinzip werden. Der eine macht es vor und dann kann der andere nicht mehr sagen, das geht nicht, weil man kann ja sagen, hier, die haben das auch, wir wollen es auch und dann geht es immer weiter, weißt du? Und deswegen muss das einfach mal einer anfangen, aber auch da, also gerade bei diesem Stromanbieter, das ist gerade bei diesen ganzen öffentlichen Häusern und so weiter super schwierig, mit super vielen Hürden, bürokratischen Hürden zu meistern. Aber ja, genau. Zum Beispiel mit unseren neuen Fenstern jetzt. Jetzt kriegen wir für super viel Geld wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie viel das ist, aber bestimmt viel Geld, neue Fenster. Und das wird auch wahnsinnig viel Heizkosten und Heizenergie einsparen. Also es gibt schon kleine Schrittchen, die aber mit wahnsinnig viel Aufwand gemacht werden. Warte mal, Jörg, weil wir von unten immer die von oben überzeugen müssen, weißt du? Yeah. Wenn aber einfach die Senatsverwaltung Berlin sagen würde, alle unsere öffentlichen Häuser werden jetzt von der von den Berliner Stadtwerken gespeist und das ist nur nachhaltige Energie und jedes Haus kriegt Solarkollektoren aufs Dach, ja, dann ist das was anderes, dann geht das viel einfacher. Ja, ja, klar. Als wenn wir kleine Mitarbeiterinnen da bitte sagen. Weißt du, das dauert einfach mega lange. Ja, dauert natürlich. Viel zu lange. Ich hatte das jetzt auch nur noch mal erzählt, weil ich mich so frage, was sind denn so so Maßnahmen, die eigentlich mit relativ wenig Aufwand viel bringen? So. Mhm. Die müssen ja noch nicht mal irgendwie also eingebettet sein irgendwie in eine Strategie oder so, die man sich, ne, also ich hatte da, oder wir hatten halt irgendwie immer so dran gedacht, ja, Stromanbieter wechseln, das ist ja eigentlich irgendwie mit so einem Brief gemacht, ne, klar, in der Institution läuft das halt ein bisschen anders, aber halt, also gibt es da irgendwie so ein paar Sachen, die, wo man ja wenig Aufwand, aber viel Ertrag sozusagen, also so ganz kapitalistisch gedacht. Ja, also ich tue mir da jetzt ein bisschen schwer, weil ich finde, Stromanbieter wechseln ist tatsächlich auch für eine Institution nicht so schwer. Hm. Vielleicht kann ich da was nennen, was auch Leitungen sehr gerne haben. Und zwar gibt es in Österreich erst seit 2020, glaube ich, das österreichische Umweltzeichen für Museen. Mhm. Das Umweltzeichen, das ist so ein Gütesiegel eben, damit werden Produkte gekennzeichnet, aber auch Unternehmen. Und jetzt seit kurzem gibt es das für Museen. Und das ist natürlich etwas, was sehr schön ist, wenn man mit einem Gütesiegel zeigen kann, wie nachhaltig man agiert. Und innerhalb kürzester Zeit jetzt, also wie gesagt, wir hatten im Jänner 2020 hatten wir unser erstes Netzwerktreffen in Österreich mit Museums for Future. Und da hat dieses erste Haus, das dieses Umweltzeichen erhalten hat und das es auch mit erarbeitet hat, hat es vorgestellt. Das ist das Kunsthaus Wien gewesen. Das ist im Haus vom Friedensreich Hundertwasser drinnen, der sich auch schon mit Umwelt beschäftigt hat. Also sehr passend. Und seitdem sind auf jeden Fall zwei weitere Museen dazugekommen, die dieses Gütesiegel schon haben. Und es sind einige weitere, die Einreichung gemacht haben jetzt und darauf warten. Also eigentlich innerhalb eines Jahres einige Museen, die geschaut haben, dass sie diesen Kriterien entsprechen, damit sie dieses Gütesiegel bekommen. Was ist da zum Beispiel ein Kriterium? Da ist zum Beispiel eben also sowas wie Fenstertausch für, für gute Isolierung oder auch der Tausch von Beleuchtung. Dann, wie man mit dem Müll umgeht, also dass der ja ordentlich getrennt wird. Sag nicht, weil sonst laufe ich wieder gleich voll auf Wohntouren, ja. Wir trennen so wunderbar unseren Müll und dann wird einfach alles in eine Tonne geschmissen. Aber da fällt mir gerade ein, vielleicht zu diesen baulichen Sachen, ein aktuelles Beispiel. Hier in Berlin wird ja jetzt gerade das Museum der Moderne Kulturforum errichtet. Und da gibt es diesen krassen Entwurf, ich glaube, was ist das, Herzog und de Meuron mit dieser Kunstscheune oder wie sie es auch immer genannt haben. Ja. Und das war jetzt auch ein großes Thema. Wird das Ding dann energieeffizient gebaut oder nicht? Weil, ne, mit der ganzen Kühlung da drin für die Kunstwerke und so weiter. Und da hat sich unser guter Freund Hermann Patzinger, seines Zeichens Großimperator beim Stiftung Preußischer Kulturbesitz, genötigt gefühlt, auch jetzt klarzustellen, nein, das wird kein Bürogebäude, und hat dann irgendwie 10 Sachen aufgelistet, dass das alles super nachhaltig und so. Ich meine, für Museen ist generell natürlich irgendwie schwierig. Wir haben gerade vorhin drüber gesprochen, so Kühlung oder sowas. Ne? Ja. Irgendwie, das muss schon drin sein. Anders ist halt schwierig, irgendwie so Kunst auszustellen. Aber halt irgendwie, das bringt mich wieder zurück, was Jörg meinte vorhin, diese Haltung halt zu zeigen, die da irgendwie drin steckt. Und nicht so, ja, wir bauen da so ein Riesending hin. Und ach, übrigens, wir haben uns auch gerade überlegt, es wird auch nachhaltig. Weil du hast gerade dieses Siegel angesprochen. Mhm. Gibt's auch so ein Museums for Future Siegel, dass sich die Leute so an die Tür hängen dann? Ha. wir haben noch, also ein Siegel haben wir nicht, also kein Gütesiegel. Wir haben natürlich ein Logo. Und das kann man auf jeden Fall kommunizieren, natürlich, wenn man hier dabei ist bei Museums for Future, ja. Mhm. Das hängt auch in der Bürotür übrigens an der ehemaligen Bürotür von uns dreien hängt das. Sehr schön. Wunderbar. Aber du weißt jetzt nicht zufällig, ob es in Deutschland auch so ein Museums Nachhaltigkeitssiegel gibt. So ein Gütesiegel. Ja. Meines Wissens nach noch nicht, nein. Aber es kann ja noch werden. Ja. Ja. Ja. Kannst du? Und ansonsten ist ja auch generell zu sagen zu können, dass man nachhaltig agiert. Allein das ist ja schon etwas, was man dann ruhig an die große Glocke hängen kann. Ich glaube auch. Also das ist eben das, was ich meinte mit dieses Vorbildfunktion sein und andere anstecken damit. Wenn man das einfach nur macht und man macht das so in seinem stillen Kämmerlein, dann ist das ja schön und gut. Aber besonders wichtig finde ich, das eben herauszuschreien und zu sagen, ja, hier, wir, schmeißen unsere Ausstellung, bei unserer Sonderausstellung unsere Ausstellungsarchitektur nicht weg, sondern benutzen die dann wieder und machen daraus eben die nächste Sonderausstellung. Also weißt du, dieses, dass man es zeigt, aber dass man auch diese Haltung, also die Haltung finde ich einfach wahnsinnig wichtig. Oder, und das regt mich so auf, weil ich glaube, die Haltung ist wirklich was die Leitung und die Oberen zeigen müssen. Weißt du, wenn da das nicht ist, dann können die kleinen Mitarbeiter sich anstrengen, so viel sie wollen, aber es passiert einfach nichts. Oder es hört man einfach nicht. Ja, man hört es dann nicht. Ich glaube nicht, dass nichts passiert. Also da ist mein Eindruck eher, dass wenn die Mehrheit der MitarbeiterInnen in einer Institution sich dafür engagieren, dann passiert da ganz viel. Nur, dass man da nichts davon hört, ja, das ist durchaus möglich. Eine Frage, was mich interessieren würde noch. Jetzt, wie gesagt, wir sitzen ja hier in Berlin und sind hier auch, glaube ich, ganz gut vernetzt und so. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, quasi Wien ist so die Keimzelle von Museums for Future. Zum einen, hast du ein Gefühl dafür, warum das bei euch so super funktioniert hat? Also warum das eigentlich also quasi aus Wien kommt? Und zum anderen, was hast du Tipps, wo man sagen kann, so hey, in Berlin, weil ich habe das Gefühl, hier ist das alles noch so ein bisschen verschlafen. Wir haben uns hier mit ein paar Leuten schon getroffen, die da auch irgendwie interessiert waren, aber es passiert nicht so wirklich was. Was kann ich machen, wenn ich hier loslegen will? Verantwortung übernehmen. Ich muss sagen, ja genau, einfach selber machen und den Leuten und Museen hinterherlaufen und sagen, hey, da gibt es noch diese Aktion. Ihr habt es vergessen? Hier, ich erinnere euch nochmal. Also das gibt es halt bei uns in Österreich, dadurch, dass der Florian, eben mein Kollege und ich, das hier begonnen haben. Und wir dann sehr schnell gesagt haben, okay, du bist fürs internationale Netzwerk zuständig und du machst hier die Länderkoordination. Also das gibt es halt mit mir jetzt hier und mittlerweile habe ich auch schon eine Kollegin, die mir dabei hilft. Es verteilt sich dann zunehmend auch auf weiteren Schultern, ne? Genau, also es kommen dann ja eh mehr Leute dazu und dann wird auch mehr möglich. Ist immer eine Ressourcenfrage, nachdem es halt die Organisation hier noch immer ehrenamtlich passiert. Ja. Das, was in den Häusern passiert, die können das dann ja eh in der Arbeitszeit machen. Ja. Aber ja, es braucht einfach eine Person vor Ort, die sich darum kümmert, dass es lokal auch eine Gruppe gibt. Ja gut, Matthias, machst du das dann? Ja, bitte. Ja, das mache ich dann. Du bist doch auch, ich finde dich auch sehr schön. Also mit dir hätte man da auch einen sehr sehr ansehnlichen Vertreter und so. Der Gattungsvertreter. Lass mal ein bisschen biologisch bleiben hier. Genau. Ja, also Museumskäfer sind ja generell der sexy Tierchen. Oh Gott, das trifft jetzt in eine ganz komische Ecke an mich. Aber ey, das mit dem Siegel fand ich ja spannend. Wollen wir nicht einfach mal vom Museum Back so ein Siegel entwickeln und das mal? Wir verleihen das Siegel, natürlich. Dann macht jeder mit, Jörg. Ja, er wollte doch eh so Consulting machen, oder? Ja, eben. Ja, ich meine, wir haben so viele Dienstleistungsideen, dann müssen wir jetzt mal. Und das ist ja gar keine schlechte. Nee, aber ich meine, wie etabliert man eigentlich so ein Siegel? Wir können jetzt einfach sagen, hier, das ist das Siegel, aber es muss ja auch. Das interessiert halt keinen. Muss ja auch geprüft werden. Das ist wie Stempel drauf. Und so eine Liste mit all den Dingen, die man erfüllen muss. Ja, genau. Das ist Checkliste. Wie so ein Adelstitel, ne? Das interessiert einfach keinen. Das ist so, man trägt das vor sich hin, aber es hat nichts zu sagen. Genau. Das ist so wie der Museum-Bug. Das hier rum hat nichts zu sagen und trotzdem hören sich ein paar hundert Leute das an. Naja gut, ja. Davon abgesehen, wohin geht denn jetzt die Reise mit Museums for Future? Was ist denn das große Ziel? Weltherrschaft oder erstmal nur Wien? Genau, das große Ziel wäre, dass wir die Arbeit sein lassen können, weil sich eh schon alles in eine gute Zukunft entwickelt. Mhm. jetzt das kurzfristige Ziel ist der nächste weltweite Klimastreik am 19.3. Ja. Noch 19. März weltweiter Klimastreik zum Thema No More Empty Promises. wo es geht. Kann man da auch auf die Straße gehen. Am besten einfach schauen, was die lokale Fridays for Future-Gruppe so geplant hat. Die sind ja eh online sehr aktiv. In Wien wird es auf jeden Fall einige Museen auch geben, die auf die Straße mitgehen und ganz Corona-konform mit 3 Meter Abstand und FFP2-Maske und ohne Demozug nur stehend demonstrieren. Ja. Ja, ist doch super. Dann können wir am 18., wenn es funktioniert, mal, dann müssen wir mal gucken. Ja, können wir so als Teaser quasi schon mal hier auch die Folge releasen. Ne? Dann können sich die ganzen Museumsmenschen da mal ein bisschen drauf eingrooven und dann am 19. schön am Streik teilnehmen. Sehr gern. Ist auch gut, auf Social Media oder Newsletter zu schauen von Museums for Future oder eben die Website. Weil da wird sicher auch wieder einige digitale Möglichkeiten geben, um mitzumachen, weil es ist ja noch nicht in allen Ländern möglich, für die Museen auf die Straße zu gehen. Das stimmt. Wir haben da noch gar nicht offen, oder? Nee, wir nicht. Wir streiken quasi. Ja, Genau. Ja. Wir haben die ganze Zeit gestreikt. Wir sind voll vorbildlich. Genau. Ich streike, ich gehe nicht ins Büro. Ihr könnt, wir sind im, eigentlich sind wir im Notbetrieb, ne? Anführungszeichen. Seit einer Jahr. Sind wir einfach im Klimanotbetrieb. Genau. Wir können das aber umbenennen. Das ist im Corona, das interessiert doch keinen. Ja, aber Corona hat auch voll den Zusammenhang mit diesen Klimafragen, weil so Pandemien mit so Zoonosen, also diesen Krankheiten, die sich von Tieren übertragen, die vermehren sich, wenn wir ja den Tieren und Pflanzen Lebensraum nehmen und alles immer enger zusammenrückt mit den Menschen, dann werden die mehr. Nee, total. Und seit ich jetzt nicht mehr auf die Arbeit fliege, ist auch meine Klimabilanz besser geworden. Ja, aber das habe ich auch neulich gehört, dass ganz viele Firmen, auch wenn jetzt das Fliegen wieder möglich ist, gar kein Budget mehr einstellen für so weite Dienstreisen, weil sie gemerkt haben, dass das ja auch so funktioniert mit den ganzen Videokonferenzen und so. Surprise, surprise. Ja, aber es ist also ich meine, jetzt haben wir vielleicht das noch kurz, es fällt mir jetzt gerade noch mal so ein. Haben wir jetzt irgendwie Bäumen. Über diese was? Ja, ich hatte erzählt, was mit Bäumen jetzt noch. Nee, Baum-Stories kann ich später noch erzählen. Aber also so auch so die nochmal zurück vielleicht zum Anfang zu dieser Haltung, ne? Also nicht nur Haltung als Institution, sondern irgendwie auch so die eigene innere Haltung, ne? Also ich fällt mir jetzt irgendwie gerade wieder ein, weil meine Eltern, schönen Gruß, wenn ihr das jetzt hier hört, die haben sich irgendwie ein neues Auto gekauft, ne? Und ich meine, die wohnen am Land und so und alles gut. Und aber aber ihr Auto, was sie irgendwie in der Garage stehen haben, ist eigentlich noch tipptopp, so, ne? Und da habe ich mir dann auch so gedacht, wieso kaufen die sich jetzt ein neues Auto? Ist doch total doof. Und dann habe ich aber nochmal irgendwie weitergedacht und im Grunde genommen so diese Konsumhaltung, ne? Ich merke die auch selber in mir auch. Also ich meine, ich fahre zwar kein Auto, aber irgendwie im Kleinen aber Jörg konsumiere hat jede ich halt Menge auch gerne. Ja. Ja, klar, ne? Aber also es geht mir gerade nochmal so auf, so dieses, wenn man so komplett auf sich zurückgeworfen ist, oder auf, wenn ich jetzt über mich nachdenke, es ist halt einfach auch, weiß ich nicht, es hat halt auch einfach viel mit einem selbst zu tun, ne? So. Ja, total. Also ist vielleicht ein Allgemeinplatz, aber ich habe mich jetzt vor kurzem auch, also ich studiere jetzt auch noch nebenbei, und dafür habe ich mich jetzt vor kurzem auseinandergesetzt damit, mit Umweltkommunikation eigentlich, oder auch damit, wie man zivilgesellschaftliches Engagement fördern kann durch Vermittlung im Museum. Und das ist die Haltung, oder anders ausgedrückt, die Werte, die sind da ganz essentiell. Also in Wirklichkeit, wenn wir eine Transformation wollen in eine lebenswerte Zukunft, in eine nachhaltige Lebensweise, dann muss man ganz stark an den Werten arbeiten. Und da geht es dann halt um so Dinge wie, dass wir Zeit zum Beispiel mehr schätzen als Dinge, als Konsum. Ja. Nee, total. Das ist ja auch, das sieht man ja mit allem. Also hier mit den Kindern auch, ne? Mit dem, die haben alles. Aber trotzdem haben sie jedes Jahr Geburtstag, dann kommen auch Weihnachten und Ostern. Und was soll man denen schenken? Ne? Geburtstag anschaffen. Nein, das ist ja gar nicht Quatsch. Aber es ist so schön, dass dann auch die Kinder sagen, wir wünschen uns irgendwie, dass wir mit unseren Freunden zelten gehen können oder sowas. Oh. Ne? Und es ist einfach, da geht einem wirklich so das Herz auf. So, ja, wie cool. Ja. Nee, aber einfach mal so ein Jochen weiter sein. Nein, ich meine nur, es gibt dir die Möglichkeit. Es ist immer so, es wird dann ganz oft gesagt, ja, soll ich jetzt aufhören zu atmen oder was? Ne? Aber darum geht's ja nicht. Es gibt ja so viele schöne Dinge, die man machen kann und die einen glücklich machen, ohne dass man jetzt irgendwie das neue Auto hat oder das neue iPhone oder was auch immer. Also das meine ich ja nur. Da fällt mir ein, das könnte mal auch ein Thema sein, wenn wir mal eine Sonderfolge über Museumsshops machen. Ja, Museumsshops. Da gibt es auch ganz viele Dinge, die man nicht braucht. Genau, Museumsshops. Ist auch ein Thema beim Gütesiegel. Ah, sehr gut. Ja, Museumsshop wollen wir machen und ich werbe ja nochmal dafür. Ich finde, wir sollten auch die Reihe mal über Museumstoiletten machen. Oh Mann, aber ich weiß. Das trifft irgendwie nicht auf Gegenliebe bei euch, ich weiß auch nicht. Warum. Doch, total. Dann sollten wir aber auch auf dem Klo sitzen, während wir es aufnehmen. Ja. Sehr gut. Oh yeah. Mann, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube, wir müssen jetzt leider, ja, ich finde es total, ich könnte noch so lange darüber quatschen. Elisabeth, hast du noch eine finale The Real Museums for Future TM-Botschaft, die du hier irgendwie loswerden möchtest? Oh Gott, dieser Druck. Ich werde nie wieder was sagen können in der Öffentlichkeit. Ja, jetzt musst du was total Sinnvolles sagen, Elisabeth. Wir laden Elisabeth jetzt einfach vor jedem Weltklimastreik ein und dann können wir einfach das gleich fortführen. Wenn ich das immer wieder mal... Elisabeths neue Botschaft lautet. Nein, also es ist auf jeden Fall so, dass jedes Museum und jede Einzelperson was tun kann. Und es gibt eben unterschiedliche Levels, sage ich jetzt mal. Der größte Fehler ist zu sagen, ich tue gar nichts, weil ich Angst habe, ich mache es sonst falsch oder zu wenig. Also einfach mal los tun, so wie wir das gemacht haben. Also wie gesagt, innerhalb einer Woche war da eine Bewegung gegründet. Also einfach mal machen und unbedingt machen, weil da geht es einfach um unsere Zukunft. Und wenn, ja, ohne Planeten gibt es auch keine Museen. Keine Museen. Ja. Elisabeth, wo findet man Museums for Future, wenn ich jetzt wissen will, was geht da ab? Wo kann ich überall nachgucken? Ja, also museumsforfuture.org. Ist mal die Website. Es gibt uns aber auch auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Genau, also da könnt ihr uns finden. Hashtag Museums for Future ist immer gut. Ja, yeah. Und natürlich in unseren Shownotes. Ja. Ja. Matthias, ne, da wolltest du das ist mein Stichwort jetzt, ne? Drauf zu sprechen kommen. Genau. Uns findet man nämlich auch schöne grüne Museumskäfer auf museumbug.net. Da findet ihr alle unsere Folgen. Ihr findet auch vielleicht demnächst ein paar Infos zu dem, was wir sonst noch so anzubieten haben und überhaupt alle Fragen. Ihr könnt auch sehen, was haben wir denn anzubieten? Das will ich gar nicht. Nee, doch. Ach so, Matthias, Stier, stimmt. Ich weiß noch. Genau, wo ihr mich buchen könnt. Genau. Ihr möchtet ein grünes Museum sein, kauft mein Gesicht. Nee. Das ist ein Siegel? Genau. Das ist Massive Museum Gütesiegel. Nee. Wir machen es wird dieses Jahr im September einen tollen Workshop geben in Wolfenbüttel an der Bundesakademie für kulturelle Bildung zum Thema Podcasting. Da könnt ihr uns drei Museumsnasen finden. Und da erklären wir. Einmal anfassen, bestimmt. Das machen wir. Da gucken wir mal, wie der Workshop läuft. Ermögliche ich euch. Oh Gott. Tja, Matthias, tut mir leid. Habt ihr in Wien noch so eine Rolle zu spielen? Genau. Auf jeden Fall, der könnt ihr quasi Teil der Original Museum Bug Experience werden, wenn ihr den Workshop bucht. Und ihr findet uns auch bei Twitter als Museum Bugcast. Und ganz, ganz wichtig, wir haben einen ganz wunderbar bezauberten, von Jörg eigenhändig in Blut geschriebenen Newsletter. Und weil wir vor kurzem 2-jähriges Jubiläum hatten, könnt ihr, wenn ihr in die nächste Folge, also die nächste Newsletter quasi schon abonniert, oder den aktuellen, je nachdem, wann ihr das hört, da bekommt ihr den Zugang. Nicht? Das ist jetzt wieder so ein Zeitproblem, ne? Jetzt haben wir eigentlich schon auf Twitter angekündigt, dass am nächsten Sonntag, aber ich meine, wir können das auch nochmal verschieben. Egal, was ist denn auf jeden Fall gibt es da Special Geburtstags-Cremant-belasteten Content. Ach Gott, genial, oh Gott. Das ist die Geheimfolge. Ich habe nämlich eine Geburtstagsfolge aufgenommen. Wo du dich so daneben benimmst, Martha. Echt? Gott, was habe ich gesagt? Oh nein. Die kriegen exklusiv die Newsletter-Abonnentinnen. Genau, aber ja, können wir auch noch mal. Ich glaube, ich hänge mich einfach in die Cloud und auf die übernächsten Sonntag verschieben geht ja auch, Matthias, ne? Sodass deine Aussagen darüber jetzt wieder stimmen. Genau, das ist dieses Zeitreisen werden Grammatik schwierig gemacht haben oder sowas Problem. Mhm. Aber Hauptsache for Future. Yes. Ja. Yeah. Genau. Ja, super cool. Das war doch ein flauschiges Stündchen. Elisabeth, oder? Vielen, vielen Dank. Ja, nach super Wien. Cool. War voll schön, dass du dir so lange Zeit genommen hast. Und ich könnte, wie gesagt, noch viel, viel länger quatschen. Und ich bin auch so total inspiriert jetzt und will jetzt sofort loslegen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich danke euch allen, dass ihr jetzt hier so gelauscht habt, dem Museum Bug, dem lauschigen Museums-Podcast. Und ich verabschiede die Elisabeth jetzt erstmal. Tschüss, Elisabeth. Und tschüss. Und den Neuköllner. Ja, macht's gut. Und nach Prenzlauer Berg. Tschüss. Tschüss. Und auch aus Friedrichshain. Ach, ja. Tschüss, Martin. Ja. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Bis bald. Ciao. Bis dann morgen auf der Straße. Ja. Was? Ja. Tschüss.